nach meiner Lieblings Wundertrachten, viel hundert Narrentrachten, viel hundert Narrentrachten. Nach meiner Lieblings Wundertrachten, viel hundert Narrentrachten, viel hundert Narrentrachten. Allein bin ich lieb, allein bin ich lieb, allein bin ich lieb, will mein nicht achten, will mein nicht achten. Allein bin ich lieb, allein bin ich lieb, allein bin ich lieb, will mein nicht achten, will mein nicht achten. Ach, wir armen Maid, ach, wir armen Maid, ach, wir armen Maid, vor Leid muss ich verschmachten. Ach, wir armen Maid, ach, wir armen Maid, ach, wir armen Maid, vor Leid muss ich verschmachten. Jeder begehrt zu dir, ach, wie armen Maid, was soll ich dann anrichten?